WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind zunächst unter uns hier im Radio bei 1Live und ungefähr 10 Minuten nach 1 kommen dann die Fernsehzuschauer auch dazu. Freie Themennacht, wie immer dienstags. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust mit mir zu reden? Erster Anrufer, Simon, 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo Simon. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich auch da sein kann. Ja. Über was reden wir? Was ist dein Thema, Simon? Mein Thema ist mein Vater. Ich wünsche mir eigentlich Kontakt zu ihm, aber ja, ich habe es letztes Jahr versucht, ihn zu kontaktieren, erst über Facebook und über E-Mail, aber kam nichts zurück. Wie lange hast du keinen Kontakt zu ihm gehabt? Im Prinzip mein ganzes Leben. Ach so. Also ich bin... Bei der Mutter aufgewachsen? Ja. Bin in Ungarn geboren und meine Mutter hat mich dann mit nach Deutschland genommen und mein Vater ist dort geblieben. Und wie hat deine Mutter dir das so als Kind und später als Jugendlichem erklärt, warum der Vater sich gar nicht meldet mal? Es war alles ziemlich negativ. Ich muss dazu sagen, sie war auch ein sehr narzisstischer Mensch, also jeder, der ihr irgendwie nicht in den Kram gepasst hat, war sofort das ultimative Böse. Die Mutter war so? Ja. Mhm. Und mit der Zeit habe ich das verstanden und erstmal war mir die ganze Sache mit meinem Vater egal, aber seit einiger Zeit merke ich halt schon, ich hätte gern Kontakt zu ihm. Mhm. Aber nochmal gefragt, was glaubst du denn? Lag es ausschließlich an deiner Mutter, dass er sich nicht um dich gekümmert hat? Das weiß ich nicht. Hat er auch nicht mal geschrieben oder mal telefoniert? Nee, er hat brav Unterhalt gezahlt und sowas, aber ein wirklicher persönlicher Kontakt kam nie zustande. Seit wann hast du jetzt diese Sehnsucht, das Bedürfnis danach? Eigentlich schon seit letztem Jahr. Aha. Ausgelöst durch irgendetwas? Generell einfach durch... Ich muss dazu sagen, ich... hat es sowieso mit meiner Mutter ziemlich schwer. Ich bin auch deswegen psychisch vorbelastet und irgendwann habe ich mich mal in meinem Freundes- und Bekanntenkreis umgeschaut, habe gesehen, Mehrheit von denen wohnt halt noch immer bei ihren Eltern, verstehen sich gut, haben auch ein erfolgreiches Leben, erfolgreiche Ausbildung. Ja, und ich sitze da, schluck Antidepressiva und ja, habe nichts vorzuweisen. Was machst du? Zurzeit Hartz-IV-Empfang. Hast du denn einen Schulabschluss? Ja, Abi. Abi, das war schon mal was. Yep. Ich plane auch nächstes Jahr eine Ausbildung als pharmazeutisch-technischer Assistent zu starten. Ich hoffe, das wird was. Wie kommt denn das, Simon, dass du bisher noch keine Ausbildung gemacht hast oder ein Studium angefangen hast? Ich habe eine Weile studiert, ein paar Semester Philosophie, aber... danach kam dann irgendwann so ein großer Zusammenbruch und der hat einfach lang genug angehalten, um mich genug zu lähmen. Wie ist denn dein Kontakt heute zu deiner Mutter? Die ist 2007 verstorben. Aha. Krebs war's. Recht jung wahrscheinlich dann noch. Sie war um die 50. Ja. Das genau zu wissen, müsste ich jetzt rechnen. Bin ich nicht gut drin. Das heißt, dein Verhältnis zu deiner Mutter war wirklich nicht gut, so wie du es schilderst. Nicht wirklich, nee. Wie hast du dann den Tod empfunden? Ja, wenn ich jetzt sage Erleichterung, das wäre schon zu viel, aber... Auch keine tiefe Trauer? Nee. Mhm. Hat sie dir denn mal irgendwas von deinem Vater erzählt? Nicht wirklich, nur generell ein sehr negatives Bild von ihm vermittelt. Gibt es denn sonst irgendjemanden in dem, zum Beispiel im verwandtschaftlichen Umfeld, der deinen Vater mal kennengelernt hat früher? Ja, meine Großeltern und meine Tante glaube ich auch, aber muss ich zugeben, da habe ich mich jetzt auch noch nicht so sehr erkundigt. Jetzt erzähl mal das mit dem, du hast ihn entdeckt auf Facebook. Ja. Und was hast du dann gemacht? Also ich habe erstmal den Namen eingegeben, dann fand ich sowieso nur ein Profil und habe dann halt geschaut nach Hinweisen, zum Beispiel Wohnort hat gepasst. Mhm. Und lebt er immer noch in Ungarn? Nee, der ist mittlerweile nach Schweden umgezogen. Ah ja. Mhm. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, wahrscheinlich noch vor dem Tod meiner Mutter. Und das wusstest du, dass er umgezogen ist nach Schweden? Ja. Woher? Irgendwie hat er sich ganz kurz gemeldet, als meine Mutter verstorben ist, irgendwie einen Brief ans Jugendamt geschickt, weil wahrscheinlich hat er meine Adresse nicht gehabt. Ah ja. Mhm. Und da war der Absender ein Ort in Schweden. Okay, das heißt, du hast sein Facebook-Profil und du hast sogar eine Adresse. Ja, die Adresse habe ich nicht mehr. Die hast du nicht mehr? Nee. Warum? Das weiß ich nicht, das ist irgendwie verloren gegangen. Ja, hast du ihn denn jetzt angeschrieben? Ich habe ihn ja letztes Jahr auf Facebook angeschrieben, ja. Wie hat er reagiert? Gar nicht. Du hast ihn nur einmal angeschrieben? Ich habe einfach geschrieben, hallo, wenn du der und der bist und mit meiner Mutter damals eine Beziehung hattest, dann könnte es sein, dass du möglicherweise mein Vater bist. Wenn es so ist, melde dich. Mhm. Kam aber überhaupt nichts zurück und eine Weile später war dann das Profil auch gelöscht. Mhm. Was deuten wir daraus? Entweder er hat es nicht bekommen oder er hat keinen Bock drauf. Ja. Besteht denn die Möglichkeit, dass du irgendwie an diese Adresse wiederkommen könntest über ein Amt? Es wäre sogar relativ einfach, glaube ich, weil er ist, ich weiß nicht genau, ob Psychiater oder Psychotherapeut, aber solche Leute dürfte man ja dann relativ einfach im Internet finden. Dann würde ich das auch machen, Simon. Das macht mir halt irgendwo Angst, weil, ganz ehrlich, nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Ja, also, nö, keine Lust. Verstehe schon, aber andererseits hast du ein großes Bedürfnis danach und du wirst dieses Bedürfnis immer mit dir herumtragen, wenn du keine klare Rückmeldung bekommst oder wenn du nichts unternimmst. Das ist wohl wahr. Deswegen würde ich das Risiko eingehen, vielleicht davor verschlossene Tür zu geraten bei ihm. Aber dann hast du es versucht und dann weißt du, dass es dann, dieser Weg ist auch für immer verschlossen. Wenn du ihn nicht gehst, hast du immer im Kopf, wäre ich doch mal gegangen und hätte es versucht. Das stimmt. Ich meine, das ist ja völlig nachvollziehbar, dass man Sehnsucht hat zu erfahren, woher komme ich, was ist das für ein Mensch, mein Vater, vielleicht kann ich mich mit dem sogar verstehen und so weiter. Vor allem, er sieht mir ziemlich ähnlich und ist auch, ich habe selber auch Interesse an Themen wie Psychologie, Psychiatrie und so weiter. Könnten wir wenigstens sich darüber unterhalten. Mhm. Simon, ich würde an deiner Stelle alles in Bewegung setzen, um das rauszukriegen, wo er wohnt, welche Adresse er hat. Und dann schreib ihm einen Brief, schreib ihm einen Tipp, mach was. Also bitte schick einen Brief mit der Post, das meine ich. Ja. Und dann ist das lange Warten angesagt, das Bangen, ob er reagiert. Was möchtest du denn besonders gerne von ihm erfahren? Ich möchte ihn generell erstmal einfach kennenlernen und wissen überhaupt, was er für ein Mensch ist, weil ich weiß ja überhaupt nichts über ihn. Mhm. Sicher auch, wie er damals mit deiner Mutter zusammengekommen ist. Ja. Wie das alles war. Weißt du überhaupt, wie lange die zusammen waren? Nicht wirklich, nee. Also du tappst da komplett im Nebel. Ja. Ja. Simon, ich würde es machen. Ganz, ganz klare Ansage. Aber kalkuliere gleich das Risiko ein, dass es auch schief gehen kann. Aber mach es. Okay. Ich wünsche dir sehr viel Glück dabei. Danke. Alles Gute, Simon. Danke, dir auch. Und ja, muss ich auch sagen, schade, dass du aufhörst. Du klingst schon sehr angeschlagen. Möchtest du vielleicht doch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Das geht schon, danke. Okay. Kommt halt gerade nur ein bisschen hoch. Ja. Ich verstehe. Ich drücke dir die Daumen, dass das gut funktioniert. Viel Glück. Danke dir. Tschüss, Simon. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt machen wir noch ein ganz klein bisschen Musik, bis das Fernsehen zu uns kommt. So, jetzt sind wir gleich komplett vereint, wie sich das gehört. Die Fernsehzuschauer sind jetzt auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir bitten die Verspätung zu entschuldigen, aber nun sind wir da. Ihr seid auch da, ich freue mich sehr. Freie Themennacht heute am Dienstag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Claudia. Claudia ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, ich grüße dich. Liebe Claudia, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Das ist ziemlich verwirrend, eine Affäre mit meinem verheirateten Mann. Und die hat mich verändert und mein Leben auch. Wie lange hast du die Affäre schon? Seit Januar. Allerdings mit Funkstille, weil die Frau was bemerkt hat. Ja. Dann war das eher so auf neutralem Boden und eher zurückhaltend und ohne Kontakt, also ohne persönlichen Kontakt. Und jetzt wieder die Annäherung und ich habe halt sehr viel gelitten. Bin selbst in der Partnerschaft schon über 20 Jahre oder fast 20 Jahre. Ach, du bist auch nicht solo? Ja, ich bin nicht verheiratet, aber nicht solo, ja. Das heißt, du gehst fremd und er geht fremd? Ja, so muss man es wohl sagen. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Facebook. Ja. Warum hast du dich auf diese Geschichte eingelassen, wenn du doch in einer Partnerschaft bist? Ich bin halt relativ ehrlich. Das ist ein sexueller Hintergrund. Also das hat von Anfang an nicht so gepasst. Und wir verstehen uns zwar so gut, aber der Sex ist halt nicht. Und nach 20 Jahren ist halt, er ist auch jünger wie ich, 10 Jahre. Und also es ist alles so ein bisschen... Läuft gar nichts mehr? Von meiner Seite aus, nee. Wie lange hattest du mit deinem Partner schon keinen Sex mehr? Ich glaube schon Monate bestimmt. 6, 7 Monate, 8. Ja. Ja. Also er denkt halt, es sind die Wechseljahre, weil ich schon älter bin, 10 Jahre, und sagt halt, ich wäre launisch und unzufrieden, aber das ist halt die ganze Situation, so. Weil das macht mich verrückt, weil mein Kopf sagt natürlich was anderes wie mein Herz. Ne? Was sagt dein Kopf? Der Kopf sagt, beenden, aufhören, weil Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Zusammenbrüche, und das Herz sagt halt, ist zu schön oder war zu schön, nicht loslassen, weitermachen. Was war denn oder was ist so schön mit der Affäre? Ja, das Schöne ist das Verständnis, die Zärtlichkeit, die Komplimente, das Begehrtwerden, man könnte es so unendlich aufzählen. Geht es in erster Linie um Leidenschaft, Erotik und Sex? Ja. Das heißt, bist du verliebt in ihn? Ich war verliebt. Ich denke, jetzt sehe ich das ein bisschen realistischer, weil ja zwischendurch wenig Kontakt war oder eher so neutral gehalten. Es ist mal so und mal so. Ich habe halt Tage, wo ich denke, ach, das wird schon, und ich pack das. Und dann habe ich wieder Tage, da breche ich total zusammen. Was glaubst du denn, was bei ihm innerlich los ist bei der Affäre? Ja, also er schreibt ja, wir haben ja geschrieben, er schreibt halt, die Frau hat was gemerkt, er muss aufpassen, es hat sich viel verändert und er möchte und darf nichts verlieren, privat hängt viel dran und sonst kann er dieses zweite Leben nicht leben. Aha. Und also das ist kein Statement für dich, wenn das so formuliert. Nee, er hat von Anfang an ja auch gesagt, dass er von seiner Frau nicht weggeht. Die haben erst gebaut, frisch, er ist gar nicht lange verheiratet, 3 Jahre. Ach so, ganz frisch noch. Ja, also das passt halt auch irgendwie wohl nicht. Wie hat denn die Frau das überhaupt rausgekriegt, weißt du das? Also er hat zu mir gesagt, ich habe das hinterfragt und hat er nur also per WhatsApp, sie hätte halt was gemerkt, er hätte sich verändert, sein Verhalten, das Sex hätte sich verändert, die Handynutzung wäre beobachtet worden, die Aktivitäten und... Lebst du eigentlich mit deinem Partner zusammen? Ja. Was sagst du ihm, wenn du dich mit dem anderen triffst? Ja, das ist halt so, dass ich viel alleine bin oder überwiegend alleine und das halt immer nur dann stattfindet, wenn das sowieso arbeiten ist. Ne? Und kommt deine Affäre dann zu dir nach Hause? Nein. Immer auf neutralem Boden? Ja. Das heißt, ihr trefft euch in Hotels oder wie? Ja. Und wo noch? Das würde ich nie machen, das würde ich auch das Zuhause entehren, also das... So abgetrübt bin ich nicht. Wie sieht das denn im Moment aus, so die letzten aktuell, die letzten Wochen? Also die letzten Wochen hat er immer wieder mich angeschrieben. Es ist halt so, das ist zwischendurch eben diese gewisse Art von Schreiben. Ne? Und dann die gewisse Art von Schreiben? Ja, halt dieses erotische Schreiben. Ach so, okay. Dieses, ja, und, sagen wir, der Bursche ist heiß und will dich ein bisschen anmachen. Genau, so. Okay. Und es macht ihn eher an, würde ich mal so sagen. Ah, ich verstehe. Mhm. Und ich habe halt dann gesagt, dass ich das nicht gut finde, weil dann trifft er sich, will er immer treffen und dann. Sex. Hinterher sagt er dann, ach, jetzt bin ich wieder normal und jetzt siegt der Verstand und ja, Verstand sagt nein und das andere Teil sagt ja und ich habe jetzt gesagt, ich lasse mich dann nicht mehr weiter ein, also ich lasse mich nicht benutzen oder kaputt machen, mir ist es so. Und jetzt hat er halt am Freitag geschrieben, er kann das nicht ohne, er will das weiter ausleben, weiter ausreizen, sich treffen, ob ich am Freitag könnte, als letzten Freitag. Mhm. Aber ich war so erkältet, so krank und heiser. Da hat er gesagt, nee, du hörst dich nicht gut an, dann besser ein anderes Mal, vielleicht diese Woche oder nächste Woche. Mhm. Wärst du, wenn du nicht krank gewesen wärst, wärst du Freitag, ja. du wärst gegangen? Ja. Weil du Sehnsucht hast? Ja, auch, aber ich glaube auch, weil ich einfach jetzt mal nach 5 Monaten von Angesicht zu Angesicht, ich habe viel zu sagen. Das heißt, ach, und ihr habt euch so lange jetzt nicht gesehen? Ja, seit Ende Mai. Was hast du ihm denn zu sagen? Ja, vieles. Ich würde sagen, das Verhalten habe ich ja auch als geschrieben. Das ist nicht in Ordnung, das ist charakterlos auf einer Seite, sowas zu machen. Ja, es ist egoistisch, es ist diese Versprechungen, ich brauche dich und ich verletze dich nicht und bin für dich da und all diese Dinge. Das ist, man ist erwachsen und man sollte vorher überlegen, weil... Und dann lässt er dich eine Weile liegen wie eine heiße Kartoffel? So in etwa, und ja. Dann kommt er wieder an, weil er scharf ist? Genau, so kann man das sagen. Und dann sagt er, ja, er weiß halt nicht, hat wieder zu viel angezettelt und es tut ihm hinterher dann immer leid und er will da ja keine Begehrlichkeiten wecken. Claudia, wenn der anders drauf wäre, würdest du deinen Partner verlassen? Sag mal so, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube eher nein, weil ich zu viel weiß jetzt. Also Der wird immer fremd gehen. Ja, der wird immer fremd gehen. Der war schon mal verheiratet, ein uneheliches Kind aus erster Ehe und dann wäre ich die Betrogene. Also ich glaube, das ist ein Mensch, der kann auf Dauer überhaupt gar nicht treu sein. Mhm. Was macht denn eigentlich dein Gewissen gegenüber deinem Partner? Schlimm, schlimm, ganz schlimm. Das ist auch das, wo ich beim Arzt war, bin zusammengebrochen, weil ich eigentlich von Grund auf ein ehrlicher Mensch bin und das mich furchtbar belastet und also es erdrückt mich. Claudia, eigentlich gibst du alle Antworten selbst, die für dich richtig sind. Ich weiß. Du weißt das, ne? Ja, aber durch die Umsetzung. Klar, ich werde dir sicher jetzt nicht sagen, naja, pass mal auf, Claudia, nimm das mal ab und zu mit und der wird es schon nicht so böse meinen und mit dem schlechten Gewissen ist auch nicht so schlimm. Das sage ich ja alles nicht. Abgesehen von aller Moral und allem Gewissen geht es mir jetzt in unserem Gespräch auch erstmal darum, dass es dir gut geht und dass du klar leben kannst. Du lebst nicht klar und dir geht's nicht gut. Nee, ja, also mir geht's eigentlich sehr schlecht. Ja, dir geht's schlecht. Und dann kommt auch noch hinzu, dass man kein gutes Bild von dem Typ bekommt, wie du ihn schilderst, von der Affäre. Wenn das jetzt ein super Typ wäre, der vielleicht sogar bereit wäre, seine Frau zu verlassen und charakterlich anders wäre, dann müssten wir ganz anders sprechen. Aber so, dass du alle paar Monate mal mit dem in die Kiste hüpfen sollst, so ist es ja. Ja, unterm Strich ist es so. Ist das so. Du bist für den Sexware. Ich sag's mal ganz provokant jetzt. Und, stimmt. Ja, das stimmt. Und dich zu Recht verletzt dich das. Ja, das ich sehe das jetzt halt realistisch. Ich hatte vorher halt so ein bisschen... Ja, mir alles so schön geredet. Ja, aber die Zeit ist jetzt um, die ist vorbei. Ja, die ist vorbei. Und du bist nicht solo, du bist nicht alleine, du hast deinen Partner. Ja. Auch wenn, gut, das ist ein anderes Problem, wenn du mit dem keinen Sex mehr haben kannst, musst du auch über deine Beziehung mal nachdenken, ob du die weiterführen willst. Ja. Aber dieses Gewurstel würde ich nicht machen. Das bringt dir gar nichts. Nee, das muss aufhören, ich weiß das. Aber wie gesagt, Ich wäre so weit in festesten Momente, dass ich einfach, ich müsste halt alles löschen und den Kontakt total abbrechen. Wenn du das schaffst, dem unter vier Augen das ins Gesicht zu sagen und dann nicht weich wirst, wenn er dich umgarnt, dann ist es okay, aber du darfst dann nicht umfallen. Nee, ich glaube, dass ich das könnte. Ich glaube auch mittlerweile, wenn ich ihn sehen würde, dass vielleicht es gar nicht mehr so wäre, das Gefühl, so, weil ich so viel Schmerz durchlitten habe, ja, und so viel Tränen und alles vergossen habe. Also, dass ich, es gibt zwei Varianten. Entweder schreibst du ihm das als kurze Mitteilung, dass du kein Interesse mehr hast und löscht ihn. Ja. Oder du triffst dich noch einmal mit ihm und sagst ihm das alles und dann ist die Sache gelaufen. Ja, ich glaube, das treffen wir besser, um das zu sagen, weil ich auch die Reaktion sehen will. Aber ich glaube, ich habe für mich entschieden, dass es eigentlich nur einen Weg gibt und das ist, das Ganze zu beenden. Glaube ich auch. Bin ich ganz von dem, was du mir erzählst, ganz fest überzeugt, Claudia. Ja, ja. So, ja. Dann triff dich bald mit dem. Das werde ich versuchen. Und toi, toi, toi, dass du schaffst. Ja, ich hoffe es auch und danke fürs Zuhören. Sehr gerne, Claudia. Ja, dir alles Gute. Alles Gute und viel Glück. Ja, vielen Dank. Tschüss, ciao. 0800 220 5050, unsere Nummer. Oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Jacqueline. Jacqueline ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Jacqueline, weswegen rufst du an? Es ist ganz, ganz toll, dass ich sprechen kann und noch vor dem Ende der Sendung dran bin und die Möglichkeit habe. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Und zwar, du begleitest mich schon seit, ist du okay? Ja, ja, sicher, okay. Ich sage auch gut zu dir. Du begleitest mich schon seit meinem 11. Lebensjahr, glaube ich, oder sogar früher. Ehrlich? Meine Mutter hat mich recht schnell eingewiesen, sozusagen. Deswegen gibt es da eine besondere Verbindung und die ist vor 2 Tagen gestorben. Deine Mutter? Genau. Oh, das tut mir sehr leid. Du bist erst 32, ich vermute mal, dass deine Mama auch noch nicht sehr alt war. 53. Ja. Was ist geschehen? Wir wissen das nicht so genau. Ich habe 2 Brüder, beide sind jünger und der jüngste von denen hat sie gefunden, nachdem wir sie nicht erreichen konnten. Also niemand von den Kindern wohnt mehr zu Hause? Richtig. Mhm. Genau, ein Bruder wohnt in Bayern mit seiner Frau. Ja. Der andere wohnt in derselben Stadt. Und wo hat er sie gefunden? In der Wohnung? Ja, genau, im Schlafzimmer. Lag sie auf dem Bett. Und also weiß man, was geschehen ist, was passiert ist? Also es gibt die These, dass sie sich selber umgebracht hat. Das ist, also die Obduktion ist morgen früh. Mhm. Wir kriegen morgen Mittag die Ergebnisse. Bis dann ist es unklar. Man kann ein bisschen erahnen, was dem Körper widerfahren ist, was da passiert ist, aber man weiß das im Prinzip nicht. Hältst du das für möglich, dass deine Mutter sich das Leben genommen hat? Ja, das kann sein. Also sie ist psychisch sehr krank gewesen. Dadurch war auch der Körper sehr krank. Deswegen ist beides möglich. Sie nimmt, hat Opiate und Schlafmittel verordnet. Mhm. Bekommen über Jahre. Mhm. Sie war ganz lange abhängig von Medikamenten. Sie hat auch mal getrunken, aber eigentlich war das nicht mehr akut. Sie hat also nur noch die Dosis, das was wir mitbekommen haben, die Dosis eingenommen, die verordnet war. Also man hat nicht neben dem Bett mehrere leere Schachteln Medikamente gefunden oder sowas? Also ich war unterwegs zu ihm. Also mein jüngerer Bruder ist dann, nachdem wir zu dritt kommuniziert hatten, weil sie keine erreicht hat und das war total untypisch. Eigentlich wird sie im Laufe des Mittags wach und ist dann abends zugänglich. Mhm. Aber es hat sie keiner erreicht und sie hat die Nachrichten nicht gelesen. Es war relativ zügig klar, dass irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Und der Jüngste hat dann von sich aus entschieden, er fährt hin. Im Zuge dessen hatte ich mit ihm telefoniert und als er vor der Tür stand, da war klar, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Dann ist er mit dem Telefon in die Wohnung gegangen, während er mit dir sprach? Mhm. Das heißt, er hat dir direkt gesagt, was er sieht? Ja, also ich hatte ihn am Handy, ich war noch hier in der Wohnung und er ist hochgegangen und ich habe mein Herz, das hat ausgesetzt im Prinzip und ich, weil er stand vor der Tür, er ist in den Flur rein, dann kommt ihre Schlafzimmertür und er ist rein. Es war alles dunkel, es hat sich nichts gerührt, er hat gerufen, er ist leise und dann hat er laut geschrien vor ihren Namen und das ist tatsächlich nichts. Und er hat nur gesagt, Jacqueline, da ist irgendwas passiert, was passiert. Und Gott, wie schlimm. Er meinte, ich kann da nicht reingehen. Und ich war so hilflos, ich konnte überhaupt nichts machen. Und dann ruf die Polizei. Und er meinte, ist gut, dann hat er aufgelegt. Ich meinte, so, ruf sofort an, weil ich war dann schon unterwegs. Ich habe über das Carsharing ein Auto gebucht. Wie weit entfernt warst du? 20 Kilometer. Ah ja, okay, das war also eine Viertelstunde oder sowas und musste aber erst mal dahin kommen und dann hat er sich nicht gemeldet und dann bin ich in den Bus eingestiegen, der zufällig kam und da war er raus und er hat so geschluchzt und zwar er meinte, die Mama ist tot, die und ist war schon aus dem Zimmer raus und da hat er die Polizei aber schon verständigt, die waren auf dem Weg. Und ich habe noch einen Moment mit ihm weiter telefoniert und mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Und bist du denn auch noch mal in das Zimmer gegangen? Ich? Ja. Nein. Also das ist da so, dass sie auf dem Bett nach hinten gekippt war, hat der Notarzt mir hinterher erzählt. Und sie hatte einen Schaumpilz vor dem Mund. Das ist ein fester Schaumpfropfen, der über dem Mund steht. Steht das für etwas? Sagt das irgendwas aus? Normalerweise, ich hatte es nachgelesen, normalerweise haben das Ertrinkende durch die Atembewegung und das Wasser, schäumt das Wasser auf und da das Wasser aus der Lunge ist, ist es Gewebsflüssigkeit und das wird dann, das Eiweiß da drin erstarrt wie geschlagenes Eiweiß. Und dadurch wirkt es wie Bauschaum und das waren erbrochenen Reste mit Mageninhalt an den Seiten runtergelaufen. Sie hat die Augen auf. Also es kann wirklich alles sein. Ein körperlicher Vorfall sein. Es kann eine Selbsttötung sein. Ja. Wie war deine Beziehung zu deiner Mutter? Also es war super schwierig. Sie hat hier angerufen vor etwa 15 Jahren zum Thema Ich hasse mein Kind. Das bezog sich auf den Mittleren, der jetzt in Bayern wohnt. Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Ja, zweimal. Vor 15 Jahren. Genau, vor 15 Jahren einmal zum Thema Ich hasse mein Kind, das bezog sich auf den Mittleren von uns, der sie nicht gefunden hat. Sie hat hier mal angerufen und im Zuge ihrer Krankheit hat sie irgendwas erzählt und da ist halt im Nachgang auch noch einiges an Aktionen gelaufen. Aber ich komme nochmal auf meine Frage zurück, wieso dein Verhältnis war mit ihr, zu ihr? Das war sehr schwierig, aber in den letzten Monaten nochmal deutlich besser. Wir hatten viel Kontakt, weil sie umziehen wollte nach 30 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. Ich habe viel dabei geholfen, weil sie das nicht konnte. Ich habe die Wohnung ein bisschen entmüllt, da wo sie sehr vermüllt war und wollte mit ihr nächste Woche Samstag zu IKEA fahren, Möbel kaufen. Jacqueline, was glaubst du, warum deine Mutter seelisch so angeschlagen war? Die Familie ist missbraucht worden, die Kinder, in ihrer Kindheit. Also sie auch? Sie auch, genau. Und das ist, denke ich, dann ausschlaggebend gewesen. Sie hat sehr früh mit Medikamentenmissbrauch angefangen. Das zog sich, wie ich jetzt heute auch erfahren habe, nochmal in Gesprächen mit den Verwandten schon meine gesamte Kindheit durch. Ich habe das aber erst realisiert, als der Vater ausgezogen war und dann. Du sagst gerade ein Stichwort. Ich wollte dich gerade fragen nach dem Vater. Wie lange hat der Vater mit in der Familie gewohnt? 11 Jahre. 11 Jahre? Ja, 10 oder 11 Jahre. Mit 11 ist er, glaube ich, in eine eigene Wohnung dann gezogen. Hast du zu ihm auch noch Kontakt heute? Ja, aber es ist schwierig. Der hat kann seine Emotionen nicht so gut ausdrücken, wenn man dabei ist. Am Telefon geht das ganz gut und er war oder ist Alkoholiker und war in der Blütezeit also sehr stark abhängig und mit auch relativ brutal. Also sehr schwierige Verhältnisse, die du schilderst. Jetzt ist morgen die Obduktion. Genau. Morgen wird man etwas wissen. Vor welcher Nachricht hast du am meisten Angst? Ich habe am meisten Angst, dass sie lange in diesem Todeskampf war. Also es ist so, dass der Mittlere mit seiner Frau dort übernachtet hat und um 8 Uhr sie geweckt hat zum Verabschieden, weil die fahren wollten. Und dann war sie schon komisch. Und sie war lebte sie noch? Da lebte sie noch, aber sie konnte sich nicht artikulieren, die konnte sich nicht alleine hinlegen, aber das hätte auch durch die Medikamente kommen können, weil sie oft einen Nachhang von den Medikamenten hatte. Und so hat dein Bruder das wahrscheinlich auch gedeutet. Richtig, genau. Mhm. Und das Schlimmste ist, der kommt überhaupt nicht klar. Das ist das gehasste Kind, ne? Mhm. Der hatte das sowieso so ein schwieriges Verhältnis und er sitzt jetzt da mit den Schuldgefühlen. Wäre das meinte ich in meiner Frage, wäre das für dich ohne Bedeutung, ob sie sich das Leben genommen hat oder ob sie eines natürlichen Todes gestorben ist? Nein, weil dann hat sie sich den Tod selber ausgesucht. Aber sie hat sich nicht von uns verabschiedet. Das ist dann noch ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, wobei man weiß es ja nicht. Vielleicht findet man noch was. Was denn? Vielleicht findet man einen Brief oder irgendetwas. Genau. Das kann sein. Also wenn sie sich selbst das Leben genommen hätte, würdest du das, ja, ich will nicht sagen eher verstehen, aber... Ich kann das verstehen. Ich kann ihre Biografie verstehen. Mhm. Ich verstehe emotional, warum sie so krank war und warum sie nicht anders handeln konnte. Ich kann das nachvollziehen und mir tut es von Herzen leid, dass sie nicht anders handeln konnte. Ist die Wohnung eigentlich versiegelt im Moment? Ach so. Deshalb, wir können gar nicht rein. Ja, das heißt, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, reinzugehen, vielleicht, wenn es eine Selbsttötung war, vielleicht findet ihr irgendetwas. Wenn ihr nichts findet und es war eine Selbsttötung, dann ist es natürlich besonders schwer für die Hinterbliebenen. Ich hoffe ein bisschen, dass das morgen bei der Obduktion über die Blutergebnisse vielleicht rausgekommen ist. Weißt du, Jacqueline, aber selbst wenn es so wäre, nehmen wir mal an, es ist eine Selbsttötung und sie hat nichts hinterlassen. Du weißt, warum sie es gemacht hat. Aber es war so anders vorher. Sie war so gelöst. Es war das erste Mal in ihrem Leben, in diesem mickrigen, beschissenen Leben, das allererste Mal, dass sie Glück hatte. Das allererste Mal, dass alles in Ordnung war. Sie hat erfahren am Abend, dass sie Oma wird. Ach so. Und sie war so gelöst. Sie hat vielleicht schon abgeschlossen. Oma wird von dem der in Bayern wohnt. Der in Bayern wohnt, okay. Mhm. Genau. Ach, Jacqueline, das tut mir sehr, sehr leid. Das ist sehr traurig, so etwas zu hören. Vor allen Dingen, wenn das ein Mensch auch noch ist, der sein ganzes Leben sowieso so viel gelitten hat. Ich hätte ihr das so gegönnt. Die war so warm. Mhm. Das hätte sie so verdient gehabt. Mhm. Und dann ist es besonders traurig, wenn es jetzt, dass es jetzt so gekommen ist. Mhm. Jacqueline, ich wünsche dir viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Du wirst 100.000 Mal an deine Mama denken, egal was morgen rauskommt. Ich glaube, das Schicksal der eigenen Eltern verfolgt einen immer, bis man selbst stirbt. Und es werden immer Momente kommen, wo sie dir leid tut, wo du denkst, mein Gott, warum hat sie das ertragen? Und ich kann das gut verstehen, was du empfindest. Danke, dass ich ihr Leben so mit der Sendung abschließen konnte. Mhm. Ich denke, das wäre für sie schön gewesen. Das freut mich. Dass sie weiß, dass sie nochmal ein Bestandteil der Sendung sein konnte. Ja, und dass sie hier Erwähnung nochmal gefunden hat. Genau. Mhm. Möchtest du ein paar Worte mit meiner Psychologin noch sprechen? Ich habe schon Therapieerfahrung. Ich habe morgen ein Gespräch. Okay. Ich denke, das ist gut. Ja. Ich weiß, dass die Sendung von damals nicht online verfügbar ist, aber gibt es eine Möglichkeit, an die Sendung von damals ranzukommen? Nee, leider nicht. Weil zu alt. Ja, du könntest höchstens bei nachtlager.de mal gucken, ob. Da ist sie nicht drin, da haben wir schon geguckt. Dann weiß ich leider keinen Rat. Ja, okay. Ja. Liebe Jacqueline, alles Gute von Herzen. Können dich zwei Autogramme noch haben? Sehr gerne. Dann rufen wir dich jetzt gleich deshalb nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Schöne Nacht noch und alles Gute. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. 1.35 Uhr haben wir und hier ist der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema im Angesicht des Todes und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die knapp dem Tode entronnen sind, die vielleicht gerade im Moment mit dem Tod ringen. die täglich mit dem Tod zu tun haben, vielleicht mit einem Sterbebegleiter oder gerne auch mit Angehörigen, die einen nahen Menschen in den Tod begleitet haben und wenn möglich mit jemandem, der ein Nahtoderlebnis hatte. Im Angesicht des Todes, unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über das Thema morgen, dann meldet euch am besten schon unter domian@wdr.de an oder ruft morgen vor der Sendung ab 0 Uhr bei uns durch oder dann auch gerne während der Sendung. Hier ist Laura. Laura ist 21. Guten Morgen, Laura. Ja, guten Morgen. Liebe Laura, was ist dein Thema? Also bei mir geht's eigentlich so ums große Ganze. Ich bin, wie gesagt, 21 Jahre alt, habe eine Tochter, die ist 8 Monate alt und einen Freund, der ist 20. Wir wohnen zusammen in einer Wohnung und es läuft total schlecht. Ach du je. Ja, also... Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Das ist das Interessante daran, wir sind erst 1,5 Jahre zusammen. Das bedeutet quasi, wir waren 2 Monate zusammen und dann ist es schon passiert. Es war nicht gewollt, ich bin mitten in der Ausbildung gewesen. Mhm. Die dann jetzt natürlich erstmal stillgelegt werden musste. Und er, was macht er? Er ist auch mitten in der Ausbildung. Er ist Anlagenmechaniker für Rohrleitungsbau. Das heißt, eigentlich wart ihr noch gar nicht so weit, um eine Familie zu gründen und ein Familienleben zu führen, sondern ihr wolltet einfach Ausbildung fertig machen, vielleicht ein bisschen was erleben und später dann mal den Weg gehen. Genau, so sieht's aus, richtig. Also hatte man dann vielleicht vor, ich meine, wir waren ja noch in dieser Kennenlernphase, da wusste man ja noch gar nicht, was auf einen zukommt. Und ja, durch das Kind haben wir halt gesagt, dass wir es versuchen und unsere Familie hat uns da auch unterstützt. Und was läuft denn jetzt besonders schlecht? Was ist nicht gut? Ja, unsere Beziehung an sich. Also das ist nur noch ein Streiten, ein Auf und Ab. Ich fühle mich absolut nicht mehr wohl. Meine Freunde sagen, dass ich mich gehen lassen habe, dass ich nicht mehr ich bin und Woran, genau. Woran macht sich der Streit denn fest? Warum streitet ihr? Kleinigkeiten. Und man kann gar nicht so wirklich sagen, was so der Streit wodurch der Streit ausgelöst wird. Es sind kleine Dinge, die aber dann wirklich ins richtig Große gehen. Und wenn ihr heftig streitet, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also da war ich schwanger, da hat er mir schon mal eine Backpfeife gegeben. Oder da war die Kleine dann auch auf der Welt und er hat mich ins Gesicht geschlagen, auf den Boden geschubst, angespuckt und solche Sachen halt. Ich meine, das ist ja schon sehr heftig und sehr gravierend. Ja. Das ist schon nicht die Kategorie, wir streiten mal ab und zu oder auch öfter. Das ist richtig schlimm, was du erzählst. Hat er sich denn, wie verhält er sich dem Kind gegenüber? Super. Also da kann ich gar nichts sagen. Das Kind mag und er freut sich, dass das Kind da ist. Mittlerweile ja. Also in der Schwangerschaft war er total scheiße zu mir und hat mich auch nicht wirklich unterstützt. Wollte er, dass du abtreibst? Ja, wollte er. Hat er dich da am Anfang sogar gedrängt zu? Am Anfang waren wir halt irgendwie beide der Meinung, weil wir einfach ziemlich jung sind. Dadurch, dass unsere Familien halt gesagt haben, dass sie uns unterstützen und wir das schaffen. Und meine Oma ist halt auch sehr gläubig und die hat dann gesagt, dass man sowas halt nicht macht und dass das nicht ohne Grund alles passiert ist. Ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden. Und ich stand irgendwie die ganze Schwangerschaft sehr alleine da. Aber heute bist du auch froh, dass die Kleine da ist? Ja, natürlich. Die würde ich nicht mehr hergeben. Ne? Ja. Das ist klar. Nur die Frage ist halt, ob es für sie nicht auch besser wäre, wenn er nicht mehr bei uns wohnen würde. Ne? Hat er denn mal irgendeine Andeutung gemacht, dass er eigentlich nicht mehr will? Wir sagen uns das sogar gegenseitig ins Gesicht, aber am nächsten Tag kommt er wieder an und tut so, als wäre nichts gewesen. Gibt es denn wirklich schöne Momente noch in eurer Beziehung? Also da müsste ich schon richtig überlegen. Also kaum Freundlichkeit, kaum Zärtlichkeit. Richtig. Keine Sexualität mehr? Nee, auch nicht mehr. Keine Erotik, kein... Nee, gar nichts. Nichts. Oh Laura, das klingt wirklich genau danach, was du gerade gesagt hast. das Schlauste ist wahrscheinlich, wenn ihr euch räumlich trennt. Ja, das Problem ist einfach, dass ich halt ziemlich abhängig von ihm bin, ne? Was das Geldliche halt betrifft. Mhm. Er zahlt halt die Miete und wir kriegen überhaupt keine Unterstützung vom Amt. Überhaupt nicht. Ich habe es schon versucht, aber die sagen dann, dass meine Eltern für mich zuständig wären, weil ich noch unter 25 bin und mitten in der Ausbildung und ja, genau. Das weiß ich jetzt nicht genau, welche Möglichkeiten es da gibt, dass man da vielleicht doch Hilfe bekommt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mit 21, dass die dich dann auf die Eltern verweisen. Aber da habe ich keine Ahnung von. Da müsstest du dich wirklich richtig gut beraten lassen von jemandem, der Ahnung hat, was deine Rechte sind. Aber davon abgesehen mal, selbst wenn es da irgendwie klemmt und hakt, das Wichtigste ist ja, dass es dir gut geht, dass es ihm gut geht und vor allen Dingen, dass es eurem kleinen Kind gut geht. Richtig, und, eigentlich. Ja. Und im Moment geht es keinem richtig gut. Gut, die Kleine kriegt das noch nicht so sehr mit, aber bald wird sie es mitkriegen. Oh, ich glaube schon, dass sie das realisiert. Oder, ne? Oder jetzt mit schon. 8 Monaten. Ja, genau. Ja, genau. Ihr streitet dann wahrscheinlich auch vor ihr. Ja. Das ist. Er schreit halt auch manchmal einfach so grundlos rum und ist total cholerig und aggressiv. Und da sage ich halt auch zu ihm, kannst du bitte leise sein? Deine Tochter sitzt hier. Aber irgendwie ist da die Wut in ihm größer als der Verstand. Da hat euch das Schicksal zusammengewürfelt, obwohl ihr noch eigentlich gar nicht zusammengehört. So ein Gefühl habe ich. Ja, und dann richtig. Muss man auch die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, wir passen nicht zusammen. Wir gehen zumindest erstmal räumlich auseinander. Vielleicht drängt sich das dann ein. Aber vielleicht sind wir eben auch keine Lebensmenschen, dass wir nicht aufeinander, füreinander bestimmt sind. Ja, dann ist aber noch die Familie im Rücken, ne, die dann sagt, das gehört sich nicht, dass man sich trennt. Laura, da musst du jetzt eine Frau sein, eine starke Frau. Da lass dir von der Familie nicht reinquatschen. Wenn du das Gefühl hast, oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einfach nicht miteinander auskommt, dass das nicht geht, dann hat die Familie verdammt nochmal den Mund zu halten und das zu akzeptieren, was du richtig findest, was du möchtest. Ja, das stimmt. Wie ist denn dein Gefühl zu ihm, wenn du es jetzt mal so ganz versuchst, mal ganz klar zu definieren? Also man hält natürlich an den Erinnerungen fest, die schön waren. Ne? Mhm. Also ja, man hat sich halt auch viel aufgebaut. Ne? Eine Wohnung entsteht ja auch nicht einfach so. Mhm. Da ist auch viel reingesteckt und daran halte ich halt eher fest als an ihm selber. Ne? Okay, also, das sagt alles. Ja. Ja. Nur die Vergangenheit kann keine Gegenwart tragen. Das geht nicht. Ah, guter Spruch, ja. Mhm. Das stimmt. Liebe Laura, ich schlage mal vor, dass wir dich nochmal zurückrufen, um dich zu informieren, wo du die besten Informationen bekommst in Sachen Kohle und Unterstützung und sowas. Das wäre sehr nett. Da ist unsere Sabine, die Psychologin, auch sehr versiert und kann dich da sicher ganz gut bedienen. Super, danke schön. Also ich glaube, dass das der richtige und kluge Weg ist, erstmal eigene Linien zu finden, eigene Lebenslinien. Ja. Liebe Laura, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich zurück. Super, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal kurz der Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema im Angesicht des Todes und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die nah am Tod waren, die vielleicht sehr schwer krank sind und die nicht mehr geheilt werden können und den Tod erwarten. Menschen, die täglich mit dem Tod zu tun haben, vielleicht Sterbebegleiter oder auch Menschen, die, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, die Bestatter, als Bestatter arbeiten oder Leute, die auch ein Nahtoderlebnis haben. Also im Angesicht des Todes, unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, 0800 220 5050. So, hier ist Andrea 53 und Babsi 73, stimmt das? Ja, das stimmt. Das stimmt. Kann ich dir mit allen beiden gleichzeitig reden? Domian, ja, genau. Nee. Warte mal, wie geht denn deine Lautsprechanlage? Oh, nee. Ich hab ja ihr Handy jetzt dran. Mit wem rede ich denn jetzt zuerst? Mit Andrea? Ja, das ist Andrea. Nicht deine große Liebe, aber ich, deine erste große Liebe, aber ich bin Andrea. Das ist ja lustig. Das weißt du, dass meine erste große Liebe Andrea hieß? Ja, wenn ich dich schon 22 Jahre dir so treu bin. Da muss ich das ja wohl alles wissen, ne? Allerdings. Ich habe gerade mal... Ja, bitte? Was? Ja, hier ist die Verzerrung. Sag nochmal. Ich wollte einfach dich sprechen lassen. Ach so. Ja, guck mal, wenn ich die 22 Jahre von Anfang... Weißt du was, Domian, das muss ich dir auch erst erzählen, ne? Ja. Erzähl. Ach, das ist aber lieb von dir. Ja. Wie ich da... Babsi, mach doch mal den Ton weg, sonst gibt's hier noch mehr Zeit. Guck. Du darfst nicht in den Fernseher gucken, das irritiert dich völlig. Du guck am besten irgendwo anders hin, während wir uns unterhalten. Ja, Babsi sagt gerade, ich möchte ja auch hören. Ja, die olle Hexe. So, wie ich das erste Mal... Ja, das sage ich dir. Andrea, das Schätzlein, das sage ich dir. Das kommt ganz komisch. Die Zeitverzerrung vor allen Dingen. Andrea, du musst jetzt mal reden. Ja, ich will ja. Ja, bitte. Domian, ich wollte dir nur sagen, wie ich dich das erste Mal gesehen habe, ne? Weil mir nachts langweilig war. Da habe ich auch erst gedacht, was ist das denn für ein Scheiß wieder, ne? Mhm. Und dann auf einmal zweites, drittes Mal, da wurde ich dir treu. Das ist aber schön, da freue ich mich aber sehr. Und so viele Jahre bist du uns dann treu geblieben. Ja, Domian, und eins möchte ich dir auch sagen. Ich weiß, das kannst du bestimmt nicht mehr hören, aber wenn du jetzt am 16. aufhörst, ne? Ja. Ja. Denn also, es ist unbegreiflich, du. Für dich wird's keinen Ersatz mehr geben, ne? Die Babsi ist ja neben dir. Ja. Was ist eigentlich der Grund eures Anrufes? Ja, der Grund ist, Babsi, mach das mal weg, das ist totale Zeitverzerrung da. Ja. Ja. Nee, du kannst mit Domian, der will sowieso gleich mit dir reden. Genau, du Luder. Genau. Was seid ihr eigentlich? Seid ihr Freundinnen oder was seid ihr beiden? Ja, ich weiß manchmal auch nicht, was es ist. Auf jeden Fall 33,5 Jahre kennen wir uns, ne? Mhm. Domian. Ja. Und also ja, du und... die Frau. Und die hat mir schon solche Nerven gekostet, Domian. Das kannst du dir nicht vorstellen. Seid ihr beste Freundinnen? Nee, ich weiß nicht, was ich für sie bin. Was? Ich bin ja die treue Seele, aber sie ist Stier vom Sternzeichen, die ist nicht treu. Was ist sie denn für dich? Wie bitte? Was ist sie denn für dich? Ich glaube nicht, dass ich für sie ihre beste Freundin bin. Nee, was du für sie empfindest? Ja, was ich für sie empfinde, eigentlich Freundschaft. Ja, das ist doch gut. Pass auf, Andrea, gib mir mal die Babsi. Du weißt ja gar nicht, was ich noch sagen wollte, worum es geht. Ja, da bitte, dann sag wieder. Mal. Pass mal auf, es geht darum, dass sie so mannstoll ist. Ja? Ach so. Ja, aber Babsi, das ist die Zeitverzerrung. Mach doch mal den Ton weg. Das ist jetzt ein sehr lustiges Gespräch. Domian, kriegst du doch gleich. Meine Güte, das ist ja das, was ich... Andrea, ich mach einen Vorschlag. Du redest jetzt mal gar nicht mit Babsi, sondern erzählst mir, was du erzählen wolltest. Genau, Domian sagt, ich möchte jetzt Domian sagen, worum es geht. Und jetzt mach mal den Ton da weg. So, kümmere dich gar nicht drum, erzähl mal. Ja, und zwar Domian, die ist so mannstoll, ja? Und das schon seit ich sie kenne, die ist so geboren worden, ja? Die Babs hier ist ja 73. Ja, die ist 73, ja, und ich kenne sie 33,5 Jahre. Ja, das kennen wir ja schon. Und wissen wir ja schon. Und sie ist immer noch so mannstoll? Aber, ich sage dir, und damit komme ich nicht klar. Was heißt denn das? Wie viele Kerle hat sie denn so im Monat? Nein, sie würde ja gerne ein ganzes Harem haben, aber die beißen ja nicht an, wie sie möchte. Ach so, es tauchen gar nicht so viele Kerle mehr auf, aber im Kopf ist es bei ihr so. Im Kopf jeden Tag ein Harem. Erzählt sie dir das alles oder wie? Ja, klar, die erzählt mir alles. Wie lange hatte sie, wann hatte sie denn ihren letzten Kerl? Wann hattest du das letzte Mal Sex? Das stimmt ja gar nicht, mit dem Schützen. Ach, das stimmt gar nicht. Ja, ist viel zu lange natürlich für Sie. Das war im Mai. Im Mai? Guck mal, ich weiß das. Und darf ich mal fragen, wann du... Andrea, wann hattest du deinen letzten Sex? Oh, jetzt wird's aber intim. Ja, na klar. Also, Domian, ich bitte dich. So, das kennen wir doch hier bei uns. Da sind wir doch alle... Nee, wir sind doch unter uns. Okay, Ich bin ja Fische. Ich bin ja Fische vom Sternzeichen, ja? Ja. So. Ich sage Folgendes vor, André. Jetzt gibt's Babsi, drauf, Babsi, sei bitte mal ruhig. Ich glaube, ihr beiden habt ordentlich schon Likörchen getrunken, oder? Nö. Ne? Sie. Gib sie mir doch mal, Andrea. Ja, warte, ich wollte doch noch mal sagen. Und hier, du hast ja mich gerade gefragt, wann ich das letzte Mal Liebe gemacht habe. Du wolltest ja, glaube ich, nicht antworten, aber bitte, ich höre es gerne. Doch, mit dem Schützen. mit einem Schützen? Und ich kann dir sogar das Datum sagen, am 1.12. Vor 12 Jahren. Ach, vor 12 ja. Jahren? Ja, da war ich verlobt mit meiner großen Liebe, ein Schützen. Ja. Ja, mit einem Kai. Der ist nicht Domian, aber Kai. Ja. So. Und dann habe ich gesagt, wie das in die Brüche ging, da habe ich gesagt, jetzt ist ganz Schluss. Ich will mit dem Kerle nichts mehr zu tun haben. Und seit 12 Jahren bist du jetzt männerlos? Ja, nö, ich hab da so, aber ich gehe aber nicht mit denen ins Bett. Okay, so, jetzt gibst du mir die Babsi bitte mal. Aber gerne doch. So, Dankeschön. Babsi, jetzt kannst du Domian, pass auf den Knopf. Telefon. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf Babsi. Ja, hallo, Domian. Babsi, hier ist Babsi. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ja, hallo. Was erzählt... Ich bin ein ganz verrücktes Luder. Ich höre schon gerade. Ja. Stimmt das, was die Andrea sagt? Ach, gar nicht so schlimm. Ach was, ganz normal. Ganz normal. Sag mal, der Andrea... Ich habe Sehnsucht nach einem Mann, einem liebevollen Mann. Ja. Ich habe nur Sehnsucht nach einem liebevollen Mann und den finde ich nicht. Das heißt... Und darum geht's. Ich bin immer unterwegs, um ihn kennenzulernen. Es geht nicht um Sex, sondern es geht um Liebe. Ich gebe nicht auf. Nein, das ist auch völlig richtig. Das heißt, du hast Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung, es geht ja gar nicht so um den Sex. Ja. Wann hattest du denn deine letzte Liebes... Mit Sex. Ja, natürlich bin ich Sex. Ich bin heiß auf Sex. Na, ich liebe den Sex. Das habe ich verstanden. Liebe das alles. Ich habe es aber anders gemeint gerade. Ich hatte gefragt, ob du auch auf der Suche nach einer Liebesbeziehung bist. Und das auch. Genau. Das auch. Alles muss zusammen Einklang geben. Ja, das ist ja schwer zu finden. Ja, wann hattest du denn deine letzte große Liebesbeziehung? Ja, wann hatte ich denn meine letzte große Liebesbeziehung? Im Mai. Im Mai irgendwann. Ach, ich dachte, das wäre so eine Sexaffäre gewesen. Ja, genau, im Mai war das, ja. Ich dachte, das wäre ein bisschen... Ich habe mit einem Löwemann, also seit Jahren, 10 Jahre lang eine Liebesbeziehung gehabt. Der war verheiratet und habe dann eine lange, also 10-jährige Liebesbeziehung mit ihm gehabt. Ist doch super. Ist doch toll. Das fand ich toll. Das war sowas von schön. Naja, und jetzt bist du von... Und sowas möchte ich wieder erleben. Natürlich, aber der das... Der Mann lebt leider nicht mehr, den kann ich nicht mehr haben. Aber sowas flattert und nicht ins Haus. Und jetzt brauche ich was Neues. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen geduldig sein. Eben, und ich bin seit Jahren geduldig und nun brauche ich mal endlich mal wieder was. Ne, seit Jahren ja nicht. Das ging ja bis Mai, wie du es gerade gesagt hast. Naja, ja. Sag mir doch mal, was das für eine sonderbare Beziehung zwischen dir und Andrea ist. Andrea ist eine, ja, was ist Andrea? Andrea ist eine ganz liebenswerte Person, ja. Ich habe sie schon 33 Jahre kennen wir uns. 33,5, ne? Also. Kennen wir uns beide. Eine gute Freundin. Wir haben auf eine ganz eigenartige Art uns kennengelernt. Ich bin ja nun wesentlich älter als sie. Mhm. Und trotzdem in jungen Jahren, ich war so 27, sie war 15. Wir kennen uns so lange. Mhm. Oder 20 war sie. Ich weiß, sie korrigiert mich gerade. Naja. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns also wirklich zusammengerauft. Und sie war eine Seele für mich. Ihr seid beste Freunde. Ein lieber Mensch. Ihr seid beste Freundinnen geworden. Richtig, super. Richtig, beste Freunde. So, ja? Dann danke ich jetzt sehr herzlich. Ich war nicht so, komfortabel für sie, also so präzise. Sie hat ja immer was auszusetzen an mir gehabt dann. Liebe Babsi, ich muss mal unterbrechen. Wir reden jetzt schon sehr lange. Ich freue mich, dass ich euch beiden verrückten Hühner mal kennengelernt habe. Ich muss jetzt aber leider Schluss machen. Ja, du musst leider Schluss machen. Nein, ich muss Domian noch einmal sprechen. Aber Andrea will dich noch mal sprechen. Bitte ganz ihr kurz. Ihr kennt euch seit längerer Zeit. Sie hat schon mal mit dir sogar. Ja. Dann verabschiede ich mich von dir schon mal, Babsi. Bitte? Dann verabschiede ich mich von dir schon mal, Babsi. Ja, und danke. Du, alles Gute wünsche ich dir und du gibst mir noch mal kurz die Andrea. Ja, ich gebe dir Andrea. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. Zum Abschied möchte ich einmal noch Domian. Ja? Ich möchte dich einmal noch zum Abschied noch einmal hören. Und wie gesagt, ich möchte dir alles, alles Gute wünschen, vom ganzen Herzen. Sehr nett, das wünsche ich dir auch. Oh, Domian, was sollen wir bloß ohne dich machen, du? Traurig, du, ehrlich, du, ein Verlust, du. Das wird's nie wieder geben. Und Domian, ich möchte ein Autogramm, das ist ja wohl klar, ne? Also, das ist ja ein Abschiedsautogramm. Das ist ja nur Ehrensache, dass ihr beide ein Autogramm bekommt. Oh, das ist aber lieb von dir. Wohnt ihr beiden eigentlich auch zusammen? Ja, das ist ja die Krönung jetzt. Sie wohnt jetzt Tür an Tür mit Alice, mit mir. Das ist doch so wunderbar, wenn ihr beste Freundin seid, oder? Ja, ja, ja. Das wäre es ja auch, wenn die Frau, das Stierweib nicht so Katastrophe wäre. Aber ich glaube, das meinst du sehr liebevoll, ne? Oh, wenn du wüsstest, was manchmal abgeht. Das heißt, zankt ihr euch auch richtig? Habt ihr euch in den Haaren? Oh, ganz schlimm. Echt? Ganz, ganz schlimm. Warum? Domian, weil ich das nicht ertrage, wie sie drauf ist. Aber sie ist doch ganz, ganz charmant und nett. Ja, ja, wenn du wüsstest, das ist ein Stier, nur Fassade. Aber ich glaube, so schlimm kann es nicht sein, sonst wärt ihr nicht so lange Freundinnen. Nein, ich bin ja so eine treue Seele, sonst hätte ich ja schon lange mit ihr Schluss gemacht. Ja, aber glaub mal dran. Aber ich frage jetzt mal so, zwischen euch beiden läuft nichts. Um Gottes Willen, nee. Wenn mein ganzes Leben lang war ich hetero und das werde ich auch bleiben. Guck mal, auf den Spruch habe ich von dir gewartet. Typisch Domian. Ja, Domian. Man muss es ja fragen. Ja. Man muss es fragen. Domian denkt Dose auf Dose, Klappe die Klappe. Ja. Nein, eben, das sage ich dir. Liebe. Also bevor ich über dich rübersteige, baumel ich mich endgültig auf. Lieber Andrea, es hat mich sehr gefreut. Ja, lieber Domian. Es hat mich sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben. Ja, und mich erstmal, du. Und wir werden euch gleich nochmal zurückrufen wegen der Anschrift. Und dann kriegt ihr natürlich beide ein fettes Autogramm. Das mache ich sehr gerne. Domian, kannst du nicht noch zum Abschied für mich was draufschreiben? Ich schreibe irgendwas Nettes drauf. Ich überlege mir gleich was. Ja, denk daran, für Andrea, das kannst du gar nicht vergessen, weil, wie gesagt, das war ja deine erste große Liebe. Das ist wirklich völlig verrückt, dass du das weißt. Das ist so lange her, dass ich das mal irgendwann erzählt habe. Ja, wieso? Herzlein, ich habe dich ja auch schon mal diagnostiziert, wie du als Schütze bist, obwohl du an das ja alles nicht glaubst, aber wie ich dir das vor über 12 Jahren gesagt habe, da hast du gesagt, das kann aber nicht angehen, Andrea. Stimmt alles, so bin ich. Lieber Andrea. Alles Gute. Ja. Schöne Grüße an Babsi und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Das wegen der Anschrift. Domian. Und an dich auch alles Gute und bleib bloß gesund. Ne? Dankeschön. Ihr auch. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tja, das waren Babsi und Andrea. So, das war's schon für heute. Ich höre die Musik in der Technik Martin Dannhauser. Und morgen haben wir Themensendung. Morgen ernstes Thema. Das Thema heißt Im Angesicht des Todes. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die knapp dem Tode entronnen sind, durch einen Unfall, vielleicht durch eine schwere Erkrankung, dann doch gerettet wurden. Menschen, die so schwer krank sind, dass sie gerade mit dem Tode ringen. Dann mit Leuten, die täglich mit dem Tod zu tun haben, vielleicht Sterbebegleiter, Hospizmitarbeiter, Bestatter und so weiter. Und mit Angehörigen, die schon liebe Menschen in den Tod begleitet haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, morgen, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet und natürlich auch gerne während der Sendung. Ich hoffe, morgen sind wir pünktlich. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.